Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ist zuversichtlich, dass das dritte Hilfspaket für Griechenland bald unter Dach und Fach ist. Mit dem Abkommen und mit den Hilfskrediten werde die wirtschaftliche Unsicherheit in Griechenland beendet, so Tsipras. Mit seinen Worten richtet sich Tsipras zum einen an die Abgeordneten des griechischen Parlaments, die morgen über das Hilfspaket beraten und danach darüber abstimmen sollen. Tsipras Worte waren aber auch an die Regierungen der anderen Euro-Länder gerichtet, die noch Zweifel am Hilfsprogramm für Griechenland haben. Tsipras nannte dabei kein bestimmtes Land, hatte jedoch sicherlich Deutschland im Hinterkopf, weil aus Berlin zuletzt Kritik kam. Tsipras warnte: Wer Griechenland als Vorwand für eine Neuordnung der Eurozone nutzen will, wird scheitern. Griechenland wird dazu nicht den Anlass geben. Im Klartext meint Tsipras damit, es gibt Kräfte in Europa, die Griechenland aus dem Euroraum herausdrängen wollen, aber die werden scheitern. Auch mit solchen Warnungen über angebliche Feinde von außen will Tsipras versuchen, die eigenen Reihen zu schließen und im griechischen Parlament möglichst viele Stimmen für das Hilfspaket zu bekommen. Aber der Widerstand in seiner eigenen Partei, der Regierungspartei Syriza, ist groß. Die Abgeordneten des linken Flügels von Syriza wollen gegen das Hilfspaket und die damit verbundenen Sparmaßnahmen stimmen. Der Regierungspartei droht deshalb die Spaltung. Zum linken Syriza-Flügel zählt auch die Präsidentin des griechischen Parlaments, Zoe Konstantopoulou. Sie hat, als Zeichen des Protestes, die Parlamentssitzungen für das Hilfspaket so spät angesetzt, dass nun der Zeitplan von Ministerpräsident Tsipras ins Wanken gerät. Möglicherweise kann das Parlament nicht wie geplant morgen am späten Donnerstagabend über das Hilfspaket abstimmen, sondern erst ein paar Stunden später, nämlich in den frühen Morgenstunden des Freitags. Durch diese Verzögerung werden die Abgeordneten also zu einer Nachtsitzung gezwungen. Aber auch das wird nichts daran ändern, dass eine deutliche Mehrheit der griechischen Abgeordneten für das Hilfspaket stimmen wird. Denn die proeuropäischen Oppositionsparteien haben bereits angekündigt, für das Hilfspaket und auch für die Sparmaßnahmen zu stimmen. Ministerpräsident Tsipras wird sich also trotz des Widerstandes in seiner eigenen Partei durchsetzen.